Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass ich meiner Gesundheit gegenüber unverantwortlich handle, aber ich glaube, da ist ein wesentlicher Unterschied zwischen uns beiden. Sie denken an Kamikaze, auf Opferung, für den Kaiser, der ja für Sie ein Gott ist. Mein Gott ist ein anderer. Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kollege Katsiura, ich frage Sie als Arzt, ist dieses Opfer wirklich zu groß? Nagai, so schwer es mir fällt, Ihre Haltung zu verstehen, ich werde Sie stets hochachten. Seien Sie versichert, dass ich Ihnen als Arzt immer beistehen werde, damit Sie uns so lange wie möglich erhalten bleiben. Ich danke Ihnen, Katsiura. Und damit Sie mich ein wenig verstehen, ich könnte diese Kranken auch dann nicht sich selbst überlassen, wenn ich sicher wüsste, dass sie alle sterben müssten. Und jeder Tag, den ich bei ihnen sein kann, bringt uns auf der Suche nach Hilfe weiter. So gingen die Tage dahin. Wir besuchten Kranke und Sterbende und halfen, so gut wir konnten. Aber dann waren unsere Kräfte am Ende. Einer nach dem anderen musste sich selbst behandeln lassen. Geschwüre auf der Mundschleimhaut, Durchfall, kleine Stecknadelkopf, große Blutungen auf der Haut, Haarausfall, allgemeine Schwäche. Die Atomkrankheit. Mich hat es besonders schwer gepackt. Man hatte mir schon die letzte Ölung gespendet und als ich nach 8 Tagen tiefster Bewusstlosigkeit wieder zu mir kam, war es für alle wie ein Wunder. Und als noch größeres Wunder galt es, dass ich später wieder Vorlesungen halten konnte über Strahlenkrankheit und ihre Behandlung. Ja, Dr. Tomonaga, so haben wir die ersten Erfahrungen über die Atomkrankheit gesammelt und weitergegeben an die, die uns überleben werden, obwohl... Obwohl Sie selbst der Bombe und der Strahlenkrankheit nur um Haaresbreite entronnen sind. Ich bin der Strahlenkrankheit nicht entronnen, Tomonaga. Ich habe von Gott nur Aufschub bekommen. Ja, aber dann verstehe ich nicht, wie Sie sich erneut dieser Gefahr aussetzen und sich hier so nahe dem Explosionszentrum niederlassen konnten. Hier in dieser behelfsmäßigen Hütte mitten in einem Gebiet, das immer noch strahlenverseucht ist. Um die Zeit, die Gott mir noch schenkt, zu nutzen. Gerade der Tod, der nun vor meiner Tür steht, ist die größte Liebesgabe, die unser himmlischer Vater mir reicht. So sind alle seelischen und körperlichen Leiden, die ich vor Verlassen dieser Welt noch auszustehen habe, notwendig. Sie müssen Gottes Herrlichkeit und Güte offenbaren. Ich schaue all dem ins Auge und mein Herz ist der Freude voll. Aber jetzt ist es spät geworden. Es wird dunkel. Darf ich das Schreibzeug wegnehmen, Dr. Nagai? Bitte. Tomonaga? Ja? Wenn Sie morgen kommen, bringen Sie mir doch bitte vom Professor Katsiura die spezielle Röntgentherapie mit. Gerne, Dr. Nagai. Gute Nacht. Schlafen Sie wohl. 3 Tage nach diesem Gespräch war Dr. Nagai tot. Als am 1. Mai 1951 in Nagasaki bekannt wurde, dass Dr. Nagai gestorben war, ruhte in allen Fabriken die Arbeit und die Glocken der Kirchen läuteten. Der japanische Kaiser erklärte Dr. Nagai zum Wohltäter des japanischen Volkes. Er ist zum Wohltäter der ganzen Menschheit geworden. In den 4 Jahren seines Krankenlagers schrieb er 15 Bücher, die heute in viele Sprachen übersetzt sind. Darin werden uns die ersten Erfahrungen mit der Strahlenkrankheit in die Hand gegeben. Gewonnen wurden sie durch das freiwillige Opfer von Dr. Paul Takashi Nagai, Arzt in der japanischen Stadt Nagasaki.